Vorstellen muss ich mich, glaube ich, nicht. Soll ich mich noch, also vielleicht kurz zur Person. Mein Namen habt ihr gelesen. Ich bin Psychotherapeut in Mönchengladbach. Früher war ich Hochschulpsychologie und Sozialpsychiatrie an der Bergischen Universität Wuppertal bis 1990 und ab 1990 habe ich dann Psychotherapie gemacht, das heißt jetzt inzwischen über 20 Jahre. Eine technische Anmerkung vorweg, ich arbeite das erste Mal mit Beamer und PowerPoint, sollte irgendwas nicht so ganz klappen, dann bitte ich um Verständnis. Ja, ich versuche etwas lauter zu reden, das fällt mir nicht ganz leicht. Ich möchte eine persönliche Anmerkung vorweg schicken. Ich bin nicht freiwillig Psychotherapeut geworden, sondern sozusagen gezwungenermaßen. Ich habe, wie gesagt, an der Bergischen Universität in Wuppertal gearbeitet als wissenschaftlicher Assistent, später als Dozent im Professorenrang. Aber ich habe dann ein Berufsverbot bekommen, weil ich nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stand und musste dann die Universität verlassen. Das war für mich dann die einzige Alternative, Psychotherapeut zu werden. Ich hatte vorher schon eine halbe Verhaltenstherapie-Ausbildung gemacht und eine Ausbildung in systemischer Familien- und Paartherapie. Also das ist die Ausbildung, die ich auch abgeschlossen habe. Habe auch mit der Psychoanalyse eine Menge Erfahrung, weil ich 5 Jahre lang Analysant war, also 5 Jahre lang auf der Couch gelegen habe und mich analysieren lassen. Also da habe ich zumindest eine Menge praktische Erfahrungen. Es war für mich anfangs sehr schwierig, der Wechsel von der Hochschule in die Praxis, und ich habe mich ziemlich dagegen gesträubt. Heute muss ich sagen, und das ist mir ganz wichtig auch zu betonen, bin ich gerne Therapeut, weil ich den Eindruck habe, dass das so eine der wenigen Möglichkeiten heute ist, als Psychotherapeut der gesellschaftlichen Entwicklung, den immer stärker werdenden Leidensprozessen bei vielen Menschen, den Beschädigungen, die sie erleiden, entgegenzuwirken. Da hat man als Psychotherapeut viele Möglichkeiten. Es ist auf der anderen Seite ein sehr anstrengender Job, das muss man auch dazu sagen, auch für die, die vielleicht mal beabsichtigen, in die Psychotherapie zu gehen. Das Elend ist in den letzten 15 Jahren in einem Ausmaß gewachsen, dass man sich dem kaum noch entziehen kann. Und im Übrigen ist es so, dass wenn man mit einem kritisch-psychologischen Hintergrund Psychotherapie macht, dann geht man auch, was die Beziehung zu den Patienten angeht, anders an die Arbeit heran. Das heißt, diese Gleichgültigkeit, die eigentlich so für die kapitalistische Gesellschaft sehr typisch sind, diese Gleichgültigkeit der sozialen Beziehungen, die auch für Therapiebeziehungen eigentlich normal sind, die kann man gar nicht durchhalten, weil man sich mit dem Patienten solidarisiert, weil man versucht, mit ihm gemeinsam etwas zu entwickeln. Das heißt, man begibt sich sozusagen in die Lebensläufe hinein, man begibt sich in die Schicksale hinein, man begibt sich in die Entwicklungsprozesse hinein, fühlt sich hinein, denkt sich hinein, und das ist ein sehr anstrengendes Unterfangen. So viel vorweg zur persönlichen Geschichte, zu meinem Vortrag. Also ich soll einen Workshop machen. Ich habe den Unterschied zwischen Workshop und Vortrag mit Diskussion nie richtig verstanden. Ich mache also einen Vortrag und dann können wir diskutieren, und vielleicht nennen wir das einen Workshop. Das heißt, habe einen Vortrag vorbereitet, gehe aber nicht davon aus und habe nicht den Anspruch, dass ich diesen Vortrag jetzt bis zu Ende hier halte, sondern wenn ihr Zwischenfragen stellen wollt, wenn es Fragen gibt zu bestimmten Themen, wenn ihr irgendwas vertiefen wollt, wenn ihr irgendwas nicht versteht, fragt einfach dazwischen. Und wenn dann eben nicht alles hier präsentiert werden kann, dann ist es auch gut. Mir ist es wichtiger, dass vielleicht ein Gespräch entsteht oder ein lebendiger Diskurs oder was. Vielleicht entsteht es auch nicht, ich weiß es nicht, aber wir können das ja mal versuchen. So, das vorweg, es gibt keine theoretischen Highlights, das will ich auch noch sagen. Das heißt, viele neue Erkenntnisse über Psychologie oder über Erkenntnistheorie werdet ihr nicht mitnehmen. Es gibt eher den Versuch, so, ich sag mal, ein bisschen deskriptiv, pragmatisch, eklektisch sich der Thematik Therapie und kritische Psychologie und Therapie anzunähern. Was das im Einzelnen bedeutet, deskriptiv und, ach Gott, das ist ja weg, deskriptiv und eklektisch, da werde ich dann gleich noch was zu sagen. Jetzt muss ich mein Programm hier wieder öffnen. Also weg. Aber da ist es. Gut, ich will vorweg, das habe ich mir vorhin noch überlegt, das hatte ich eigentlich nicht vorgesehen, aber es ist vielleicht doch wichtig, sich klarzumachen, unter welchen Bedingungen eigentlich Psychotherapie, alle soziale Arbeit, aber auch Psychotherapie heute stattfindet. Einfach mal so ein paar Stichpunkte, die deutlich machen, mit welcher gesellschaftlichen Situation hier auch die Situation der Menschen ist, mit denen wir zu tun haben, mit welcher gesellschaftlichen Situation wir es eigentlich zu tun haben. Jeder kennt die Zahlen oder kennt sie auch nicht, aber so eine Ahnung davon, man liest es auch ständig wieder in der Zeitung, fast jeden Tag, die Armut in unserem Land hat dramatisch zugenommen in den letzten Jahren. Das betrifft vor allen Dingen alleinerziehende Frauen mit Menschen mit Migrantenhintergrund und vor allen Dingen Kinder. Und die Altersarmut ist ja im Augenblick eine wichtige Diskussion unter den Parteien. Und es gibt einen Bericht von der EU aus 2005, in dem sehr deutlich zum Ausdruck gebracht wird, dass Armut das größte Gesundheitsrisiko für die Menschen ist. Und ich kann das aus der Praxis bestätigen, die Menschen, die wirklich arm sind, nicht nur Hartz-IV-Empfänger, sondern Rentner, Frührentner, Menschen, die Rente bekommen und trotzdem arm sind, dass diese Menschen kommen immer häufiger in die Therapie, weil sie mit ihrer Situation nicht mehr zurechtkommen. Ein zweites Phänomen, das sich so in den letzten anderthalb bis zwei Jahrzehnten entwickelt hat, aber auch sehr deutlich geworden ist, dass die gesellschaftliche Mitte so eine Zone der Prekarisierung wird. Das heißt, dass der Mittelstand, der früher mal sehr saturiert war und sich sehr sicher fühlte, dass der Mittelstand immer unsicher wird und immer mehr Leute aus dem Mittelstand absacken. Das hat zum Teil mit Veränderungen in der Arbeitswelt zu tun. Das hat was damit zu tun, dass manchmal halt das Einkommen weniger wird oder jemand für auch nur ein Jahr arbeitslos wird oder was immer. Aber diese Veränderung in der gesellschaftlichen Mitte führen dazu, dass tragfähige soziale Beziehungen wegbrechen, dass die biografische Kohärenz nicht mehr vorhanden ist. Dazu gibt es sehr spannende empirische Studien und das ist schon auch ein ganz wichtiges Phänomen. Auch das kann ich aus der Praxis bestätigen, wenn da plötzlich Polizisten und Lehrer und Ärzte als Patienten sitzen, dann merkt man, was da gesellschaftlich sich eigentlich bewegt. Ein drittes Phänomen, das ganz wichtig ist, der Arbeitsplatz. Der Stress am Arbeitsplatz ist in den letzten Jahren ins Überdimensionale gewachsen. es gibt immer mehr Menschen, die die Arbeitsbelastung nicht aushalten. Die Arbeitsverdichtung, das heißt die Umstrukturierung der Arbeitsprozesse, die Unsicherheit, die viele Menschen am Arbeitsplatz haben, dass sie arbeitslos werden. Und bei vielen ist das ja auch der Fall, die dann tatsächlich arbeitslos werden. Die Umstrukturierung in den Firmen, wenn Firmen von anderen Firmen übernommen werden und so weiter. All das sind Belastungen, die die Menschen krank machen. Ich muss immer sehen, wie ich da weiterkomme. Ja, diese Situation, diese Lebenssituation, das ist ja nur ein kurzer Abriss, das sind nur kurze Hinweise, das kann man alles noch viel differenzierter betrachten, führen dazu, dass die gesundheitlichen Risiken größer werden. Insbesondere die psychischen Belastungen, das heißt, dass das, was die Menschen erleben, nämlich Sinnverlust ihres ganzen Lebens, soziale Isolation, Anerkennungsdefizite, Unsicherheit, Machtlosigkeit, Orientierungslosigkeit, führen dazu, dass die Menschen krank werden. Angst kriegen, depressiv werden. Und das sind keine hohlen Begriffe. Also ich will das ganz deutlich sagen. Wenn ich von Orientierungslosigkeit rede, dann ist es genau das, was die Menschen in der Therapie erzählen, dass sie sagen, ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr, wie mein Leben weitergehen soll. Und so kann man das zu jedem Begriff sagen. Das ist genau das, was die Menschen, was diese Begriffe zum Ausdruck bringen, ist genau das, was die Menschen erleben. Einige statistische Indikatoren. Es gibt eine Untersuchung der Krankenkassen, nach der 50% aller Deutschen Angst haben, Existenzangst, Zukunftsangst und so weiter. Nicht immer führt das zu Krankheit, also führt dazu, dass die Menschen sich in Therapie begeben müssen. Aber diese Angst ist einfach ganz stark gewachsen zwischen 2002 und 2006. Das ist die Steigerung der psychischen Erkrankungen. Der Erkrankungen, die statistisch erfasst werden, weil die Menschen in Therapie gehen, um 40% gestiegen. Und insbesondere Depressionen, Burnout und Ängste, da habe ich mich für Tipp, und Ängste sind enorm, haben enorm zugenommen. Und etwas ganz Wichtiges, was auch aus der Praxis, also was man im Grunde in jeder Woche erlebt, viele Menschen gehen in die Frühberentung, weil sie ausgelaugt sind, weil sie nicht mehr arbeiten können und viele wegen psychischer und psychosomatischer Erkrankungen. Nicht nur Lehrer, das ist bei Lehrern ist das ein typisches Phänomen, aber nicht nur Lehrer, sondern einfache Arbeiter. Angestellte, die, wenn sie 55 sind oder sag mal so zwischen 50 und 60, einfach nicht mehr können. Am Ende ihrer Kräfte sind, depressiv werden, einfach sagen, ich kann nicht mehr. Und das auch ganz deutlich machen und dann häufig früh beendet werden. Und diese gesellschaftliche Situation, und das muss man sozusagen als Ergänzung noch dazu nehmen, wird begleitet von einem dramatischen Abbau der psychosozialen Versorgung in den nächsten Jahrzehnten. Das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, das Ausmaß, in dem Gelder für die psychosoziale Versorgung gestrichen worden sind. Nicht nur staatlich. Die Kirchen waren ein ganz wichtiger Träger immer der psychosozialen Versorgung. Beratungsstellen, Kliniken, Kindergärten, die Kirchen haben viel in diesen ganzen Bereichen geleistet. Ich kann nur ein Beispiel nennen. Ich komme aus Mönchengladbach, habe ich ja vorhin gesagt. Mönchengladbach gehört zum Bistum Aachen. Die katholische Kirche hat in den letzten 10 Jahren einen Kahlschlag veranstaltet. Das heißt, etwa 80% aller psychosozialen Leistungen, die die Kirche früher geleistet hat, sind gestrichen worden. Was auf der einen Seite bedeutet, viele Sozialarbeiter, also Psychologen, Sozialarbeiter, Diplompädagogen und so weiter, Sozialpädagogen, sind entlassen worden, haben ihren Arbeitsplatz verloren. Aber die Menschen, die Hilfe brauchen, finden keine Hilfe mehr. Beziehungsweise, wenn sie Hilfe finden, ist es so, dass die Wartezeiten für die Hilfe enorm zugenommen haben. So, das so als die gesellschaftliche Situation, mit der wir heute zu tun haben und auf deren Hintergrund Psychotherapie jede andere soziale Arbeit auch, aber auch Psychotherapie stattfindet. Also kritische Psychologie und therapeutisches Handeln. Ich habe angefangen mit der Definition von Gesundheit und Krankheit. Und es gibt zwei Definitionen von Gesundheit und Krankheit, beziehungsweise von Gesundheit, muss man eigentlich sagen, die ich besonders überzeugend finde. Ich sage gleich, warum. Die Weltgesundheitsorganisation hat 1981 eine Definition formuliert, die heute noch gültig ist und heute noch nachlesen kann, auch im Internet nachlesen kann, auf der auch die Politik der Weltgesundheitsorganisation beruht. Die Gesundheit ist das Grundrecht jedes Menschen, verstanden als Zustand des vollkommenen körperlichen, seelischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens des Menschen und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Die Erlangung des bestmöglichen Gesundheitszustandes ist eines der Grundrechte eines jeden Menschen, ohne Unterschied der Rasse, Religion, des politischen Bekenntnisses, der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung. Und 1971 hat es in Schweden, in Sundsvall, eine Konferenz für gesundheitsförderliche Lebenswelten gegeben und die haben das Ganze noch etwas variiert, haben gesagt, Gesundheit ist das Wohlbefinden in körperlicher, seelischer, sozialer und ökologischer Hinsicht. Wohlsein und Unwohlsein bis hin zu Gesundheit und Krankheit sind echt eng verflochten mit der Lebenswelt, in der wir uns bewegen. Ist diese Lebenswelt gekennzeichnet von vielen Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung, zur Partizipation und zur Verfügung über die eigenen Lebensumstände, so sind dies gesundheitsfördernde Faktoren. Ich finde diese beiden Definitionen vor allem deshalb bemerkenswert, weil sie einmal einen sehr offensiven und ich finde einen sehr umfassenden Begriff von Gesundheit haben, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite haben sie eine große Nähe zur kritisch-psychologischen Denken und Handeln, weil das, was da drinsteht, ist eigentlich das, was dem Menschenbild der kritischen Psychologie, die alle, die kritische Psychologie entwickelt haben, an ihr gearbeitet haben, das Menschenbild, das kritische Psychologie immer vertreten hat, von dem kritische Psychologie sich in der Theoriebildung und im Handeln hat leiten lassen. Und das Spannende an diesen beiden Definitionen ist natürlich, dass sie einen unglaublichen, geradezu diametralen Kontrast zu dem bilden, was ich vorher als gesellschaftliche Wirklichkeit, mit der wir zu tun haben und mit der die Patienten zu tun haben, die zu uns kommen, was ich vorher skizziert habe. Das ist ein herber Kontrast, diese gesellschaftliche Situation, in der wir uns befinden und das, was eigentlich nötig ist, um Menschen ein gesundes Leben zu ermöglichen. So das so mal vorweg als der Ausgangspunkt für die weiteren Überlegungen. Jetzt muss ich mal. So, ich will jetzt einfach mal versuchen, so etwas kritisch-psychologisch. Und ich sage nochmal, das ist eben so wie kritische Psychologie mit kleinem K. Ich will das nochmal darauf hinweisen. Das ist halt ein bestimmtes kritisch-psychologisches Vorgehen, das nicht den Anspruch gehabt hat, ein eigenes theoretisches Konzept zu entwickeln, wie Klaus Holzkamp, auf den wir immer voller Bewunderung geschaut haben, was er so an theoretischen Konzepten und mit seiner Grundlegung der Psychologie dann wirklich als ein Gesamtwerk der Psychologie formuliert hat. Für uns war es eher so, dass wir immer das uns an theoretischen Versatzstücken, an methodischen Versatzstücken genommen haben, ausgeborgt haben bei irgendwelchen Theorien, was für uns sinnvoll war, brauchbar war. Und da war zum Beispiel so, wenn man das jetzt mal versucht, etwas zu konkretisieren, was in diesen Definitionen drinsteht, kann man so auf Eriksen, das ist so die Entwicklungspsychologie von Eriksen, die versucht deutlich zu machen, wie müssen Menschen sich entwickeln, was brauchen Menschen in ihrer Entwicklung als Kinder, als Jugendliche, um gesunde Menschen zu werden, um ihr Lebensglück zu finden, um ihr Leben als freie und als autonome Menschen leben zu können. Und er sagt, wichtig ist eine geglückte Sozialisation. Geglückte Sozialisation heißt, dass jeder Mensch den Anspruch hat, durch die Gesellschaft in seiner Entwicklung, durch die Gesellschaft befördert zu werden. Und zwar umfassend befördert zu werden. Das sagt er als Entwicklungspsychologe, der mit kritischer Psychologie gar nichts zu tun hat. Ein amerikanischer Entwicklungspsychologe, der sagt, diese Förderung durch die Gesellschaft ist notwendig, damit Menschen sich zu autonomen, selbstbewussten Menschen entwickeln können. So entsteht, sagt er, eine eigenverantwortliche, gemeinschaftsfähige Persönlichkeit. Und wenn sie dann auf diesem Hintergrund ihre Entwicklungsmöglichkeiten, ihre Entwicklungspotenziale, sich ihre Teilhabe an gesellschaftlichem Reichtum, und zwar in jeder Form, bildungsmäßig, kulturell, natürlich auch materiell, dann aneignen kann, dann wird dieser Mensch ein Mensch sein, der vielleicht nicht mehr krank wird, aber der sicherlich unter diesen Krankheiten, mit denen wir heute zu tun haben, nicht leidet. Das heißt, hier ist ein Versuch von Erikson formuliert worden, wie eine Sozialisation aussehen kann, die einen Menschen formt, der dann ein gesundes Leben führt. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn diese Entwicklung nicht da ist, dann entstehen halt Schwierigkeiten, dann entstehen schon in der Kindheit Schwierigkeiten, dann entstehen in der Jugendzeit Schwierigkeiten. Und ich will das nur mal so mit einer kleinen Fußnote noch ergänzen. Es gibt inzwischen in den letzten 20 Jahren viele Studien zum Thema Armut und Gesundheit, auch bei Kindern. Und es ist also wirklich dramatisch, wenn man diese Untersuchungen liest, wie Kinder, schon Kinder mit 10, 12 Jahren durch ungesunde Ernährung, durch ein Leben, in dem kein Sport, in dem kein, ja, ich sag mal so, die Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum, kein Schwimmbad gehen, kein Museum gehen, alles nicht möglich ist, weil die Voraussetzungen nicht da sind. Dass diese Kinder schon mit 10, 12 Jahren chronisch krank werden, immer häufiger chronische Krankheiten schon im Kindesalter entstehen. Und das hat was mit dieser gesellschaftlichen Situation zu tun, mit der Armut, mit der kulturellen Verelendung, wie Peter Brückner das mal formuliert hat, weil das den Kindern diese Möglichkeiten, sich zu entwickeln, sich auch möglichst optimal zu entwickeln, einfach nimmt. Bitte? Wie ist der Autor? Peter? Erik H. Erikson. Peter Brückner. Ja, Peter Brückner. Kann ich nachher noch, ich kann auch noch ein paar Titel nennen. Die kritische Psychologie hat auch Anleihen bei der Systemtheorie genommen, weil die Systemtheorie, also ich bin ja ausgebildeter systemischer Familientherapeut, und habe eigentlich erst durch diese Ausbildung, dadurch, dass ich mit der Theorie über soziale Systeme konfrontiert war und kennengelernt habe, was man eigentlich über soziale Systeme wissen muss und wissen können muss, was ich auf der Uni nie gehört habe, in der Sozialpsychologie kommt das so gut wie nicht vor, habe ich gelernt, wie wichtig dieser systemische Blick auf die Menschen ist, und in der Psychotherapie spielt er eine ganz entscheidende Rolle, weil alle Menschen leben in sozialen Systemen, egal ob das die Herkunftsfamilie ist, ob das die Familie ist, die sich dann selbst mal gründen, ob das Systeme am Arbeitsplatz sind, ob es während des Studiums irgendwelche Gruppen sind, in denen sie sich bewegen. Aber diese sozialen Systeme sind wichtig und haben eine wichtige Bedeutung. Und wichtig ist vom systemtheoretischen Standpunkt her, dass die Menschen, wenn sie die Chance haben sollen, sich zu entwickeln, so in dem Sinne, wie Erikson das formuliert hat, dass sie vergleichbare Lebensbedingungen brauchen. Das heißt, bessere Lebensbedingungen führen natürlich auch zu besseren Zukunftschancen, das wissen wir. Dass gleichberechtigte Kommunikation und Interaktion nötig ist, übrigens etwas ganz Wichtiges. Also ich kann das nicht alles jetzt im Einzelnen erläutern, aber gleichberechtigte Kommunikation in der Familie, wie oft erlebt man in der Psychotherapie, hört man in der Psychotherapie, wenn die Menschen erzählen, wie das in ihrer Herkunftsfamilie so war, dass die Kinder von den Erwachsenen, von den Eltern nicht wirklich ernst genommen worden sind, nicht als gleichberechtigte Kommunikationspartner akzeptiert worden sind und wie viele Kränkungen das in den Kindern ausgelöst hat, die sie dann ihr Leben lang mitschleppen und die ihnen das Leben schwer machen. Gleichwertige Entwicklungschancen, ich will das jetzt nicht im Einzelnen noch ausführen. Die Geschichte, Menschen sind historische Wesen, das heißt, wir entwickeln uns alle, wir entwickeln uns nicht nur in unserer Biografie, sondern unsere Eltern und die Großeltern und die Urgroßeltern haben Einfluss auf unsere Entwicklung, auf unsere Biografien. Das ist etwas, was wir aus der marxistischen Theorie entnommen haben, etwas ganz Wichtiges, die Dialektik der Entwicklung, dass wir eben Objekt der Verhältnisse sind, also sie machen uns, wir werden durch die Bedingungen, unter denen wir leben, so wie wir sind, aber wir sind auch Subjekt der Verhältnisse. Und das ist, also ich glaube, dass das einer der entscheidenden, deshalb auch heute die Subjektwissenschaft, die versucht ja diesen Aspekt weiter auszubauen, weiter theoretisch auch zu entwickeln, aber das Entscheidende ist, dass dieses Bewusstsein und auch dieses Gefühl, dass man eben nicht nur Objekt seiner Lebensverhältnisse ist, sondern dass man auch Subjekt seiner Lebensverhältnisse ist, dass das etwas ganz Entscheidendes für die menschliche Biografie ist. Auch für die Psychotherapie, weil daran zu arbeiten, den Menschen dabei zu helfen, sie zu unterstützen, dass sie das verstehen, dass sie erstmal verstehen, weil das haben viele überhaupt nicht begriffen, das haben sie nicht gelernt in ihrem Leben, dass sie ja auch Subjekt sind. Sie haben sich immer nur als Objekt erlebt, egal in der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz, später in der Familie vielleicht auch noch. Dieses Bewusstsein, dieses Gefühl, ich bin auch Subjekt, ich kann auch in meinem Leben etwas verändern. Ich kann mein Leben selbst gestalten. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass man sich diese Dialektik im menschlichen Leben klar macht. Die restringierte und erweiterte Handlungsfähigkeit, das kennen inzwischen alle, das ist ja, da muss man ja gar nicht viel zu sagen, ist aber wichtig, ist aber sehr natürlich wichtig, auch unter diesem biografischen oder historischen Aspekt, weil diese Entwicklung von der restringierten zu der erweiterten Handlungsfähigkeit, also Subjekt sein meines eigenen Lebens, weil diese Entwicklung ein Teil eigentlich der kindlichen Entwicklung sein sollte und später aber auf jeden Fall, wenn man in der therapeutischen Arbeit tätig ist, das einer der wichtigsten Aspekte ist, nämlich den Menschen zu helfen, sie dabei zu unterstützen, dass ihre Handlungsräume ausdehnen können, dass ihre Handlungsräume erweitern können, dass sie selbst das Gefühl haben, handlungsfähig zu werden, handlungsfähiger als früher. Und dann schließlich noch das, was die Psychoanalyse eigentlich sehr schön auf den Begriff gebracht hat, nämlich dass die seelische Dynamik, also das, was obwohl ich kritischer Psychologe bin, ist für mich die seelische Dynamik etwas ganz Wichtiges. Das ist ein Begriff, mit dem ich auch in der Therapie arbeite, weil vieles einfach nicht anders zu verstehen und nicht anders zu erklären ist. Vieles, was die Menschen erzählen über sich, was in ihnen passiert, was sie erleben, ist eigentlich so als ihre seelische Dynamik am besten zu begreifen und auch ihnen am besten verständlich zu machen und auch um ihnen deutlich zu machen, dass da, wo ihre seelische Dynamik schwierig ist, wo sie gestört ist, wo sie leiden, wo sie Angst haben, wo sie sich deprimiert fühlen, wo sie sich hilflos fühlen, dass dieses Erleben, diese Gefühle, die in ihnen stecken, was mit äußeren Zwängen zu tun hat. Also diese Dialektik, die Psychoanalyse Freud auch, aber insbesondere dann Reich und Fromm und andere deutlich gemacht haben, dass diese Verkrüppelung, diese seelische Verkrüppelung, dass die halt ein Produkt äußerer Zwänge ist, gesellschaftlicher Zwänge, äußerer Zwänge verschiedenster Art. Das ist etwas, was die Psychoanalyse so präzise, finde ich, wie keine andere Theorie auch auf den Begriff gebracht hat. So, das und also um es nochmal deutlich zu machen, da wo diese Schwierigkeiten, wo es kein Bewusstsein vom Subjekt gibt, wo die erweiterte Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist, wo wir eine restrikte Handlungsfähigkeit haben und wo die seelische Dynamik verkrüppelt ist, eingeschränkt ist, gehemmt ist, da entsteht halt Krankheit. Die Psychoanalyse sagt, Neurosen, es ist völlig egal, ob man von Neurosen spricht oder ob man von Depressionen spricht oder ob man von Ängsten spricht oder ob man von Borderline-Störungen spricht. Entscheidend ist, dass etwas in der seelischen Dynamik, dass etwas im Erleben, dass etwas im Verhalten, im Denken der Menschen, im Fühlen der Menschen gestört ist. Und das ist da, wo die kritische Psychologie, die Therapie dann ansetzt. Ich will das noch kurz so ein bisschen ergänzen mit anderen Begriffen. Ich habe geschrieben, Erfahrungshorizonte, die häufig in Krankheit münden. Das ist jetzt eine andere Ebene. Das ist mehr die Ebene so der unmittelbaren Erlebens und der Gefühle. Die ersten vier Begriffe, Angst, Freiheit, Geborgenheit, Liebe, Zuwendung, stammen von Bowlby, einem der bekanntesten englischen Entwicklungspsychologen. Ich weiß nicht, heute der Bachelor bringt ja alles zusammen und ich glaube, dass man Bowlby heute gar nicht mehr kennt. Lernt. Aber der hat das erste Mal eigentlich so als Entwicklungspsychologe gesagt, wenn Kinder sich frei entwickeln sollen, wenn sie das Gefühl haben sollen, ich darf ich sein, dann müssen sie angstfrei aufwachsen können, dann müssen sie das Gefühl der Geborgenheit haben, dann müssen sie Liebeserfahrungen machen, also ihre Eltern als Liebesobjekte sehen können und sie müssen ganz viel Zuwendung erfahren, insbesondere von ihren Eltern, aber überhaupt von der Welt. Darüber hinaus gibt es viele andere Dinge, die wichtig sind, dass die Kinder Aufmerksamkeit erfahren, Interesse erfahren, dass sie Anerkennung bekommen, Wertschätzung bekommen, Verständnis, Fürsorge. Ich will das nicht im Einzelnen jetzt erläutern, aber ich sage es nochmal. Jeder dieser Begriffe ist einer, der einer therapeutischen Arbeit täglich begegnet. Man stößt auf die Defizite, die da sind, weil die Fürsorge gefehlt hat, weil die Wertschätzung gefehlt hat, weil die Wohnsituation beschissen war und letztlich auch, weil Grenzen zum Beispiel nicht akzeptiert worden sind. Grenzen und Scham habe ich da unten zusammengeschrieben. Etwas ganz Wichtiges, was einem in der Therapie immer wieder begegnet, dass Kinder das Problem haben, dass die Eltern ihre Schamgrenzen nicht beachten. Aber auch Kinder haben Schamgefühle sehr ausgeprägt, und wenn die Eltern dann, um es ganz praktisch zu sagen, ins Badezimmer platzen und die Tochter schminkt sich gerade oder wäscht sich gerade und die Eltern nicht bereit sind zu akzeptieren, wenn das Kind in seinem Zimmer ist, anzuklopfen und zu sagen, darf ich reinkommen, dann ist das für die Kinder etwas Kränkendes und die Kinder leiden darunter, und auch das setzt sich in den Kindern fest. Und jetzt komme ich auf Basalien. Das war mir ganz wichtig, den noch mit reinzubringen. Basalia, Franco Basalia, ist ja in der Podiumsdiskussion gestern auch kurz zur Sprache gekommen, weil er eines der besten Bücher über die Rolle der Intellektuellen in der Gesellschaft, ich habe es auch hier, Befriedungsverbrechen über die Dienstbarkeit der Intellektuellen heißt es, mit herausgegeben hat, aber, nicht Basalia, jetzt habe ich mich vertan. Es geht um Gervais, also da muss jetzt Giovanni Gervais stehen. Giovanni Gervais hat ein Buch geschrieben, das aus meiner Sicht mit zu den besten gehört, die es gibt zur Erklärung der Entstehung von Krankheit. Krankheit als ich schreibe das nachher mal. Ich mache das mal nachher, damit ich hier jetzt mich nicht selbst schreibe. Giovanni Gervais. Das Buch heißt Kritische Theorie der Psychiatrie. Und Gervais hat versucht, aus der gesellschaftlichen Analyse, er ist auch Marxist gewesen, aus der gesellschaftlichen Analyse zu erklären, wie Krankheit entsteht. Insbesondere hat sich sehr viel mit Psychosen beschäftigt, mit Wahnvorstellungen, mit Schizophrenie, mit anderen Paranoia. Und er hat versucht, aus der gesellschaftlichen Dynamik, aus der gesellschaftlichen Unterdrückung heraus diese Krankheiten zu erklären. Er hat sozusagen ein Modell entwickelt, so ein drei Begriffe, so ein Triangel, sozusagen ein begriffliches Triangel. Die erste ist, hat der Passivität nicht erklärt. Und er kommt zu dem Schluss, dass wenn diese Voraussetzungen nicht dafür sind, also die Kinder diese Erfahrung nicht machen, dann entsteht so ein Gefühl von Passivität. Die Kinder können kein Gefühl entwickeln, eine autonome Persönlichkeit zu sein. Ihre Lebensäußerungen, sie lernen ihre eigenen Lebensäußerungen zu unterdrücken. Sie bekommen ein Gefühl von der Realität überschwemmt zu werden, bestimmt zu werden. Sie bekommen Angst, erleben die Welt als feindselig, bedrohlich, fremd, falsch und strukturlos. Ich kann nur jedem empfehlen, der sich irgendwann mal mehr mit den Problemen Gesundheit und Krankheit beschäftigt, sich dieses Buch vorzunehmen, weil das, was ich hier in wenigen Begriffen zusammengefasst habe, entwickelt er in einer grandiosen Ausführlichkeit und mit großer Überzeugungskraft. Der zweite Erfahrungshorizont ist der soziale. Wenn die Kommunikation, die Interaktion, die Beziehungen gestört sind, wenn die Kinder nicht aktiv einbezogen werden, sondern sich ausgegrenzt fühlen, zu wenige soziale Kontakte da sind, keine Resonanz, kein Mitschwingen, keine wirkliche Bindung zu den Eltern. Das ist im Übrigen, also um das auch nochmal kurz einzuwerfen, eins der gravierendsten Probleme für Kinder, wenn es den Eltern nicht gelingt, so diese Bindung zu den Kindern aufzubauen, die Kinder keine Bindung zu ihren Eltern aufbauen können. Und es ist ein immer häufigeres Thema in der Psychotherapie. Warum? Weil Eltern immer häufiger vor dem Fernseher sitzen. Vor dem Fernseher sitzen und sich nicht mit ihren Kindern beschäftigen. Also man kann sich das eher nicht vorstellen und denkt, naja, das ist ja vielleicht eher was, was in Illustrierten steht. Nein, das ist Realität, dass Kinder das Gefühl haben, so die Bindung, die Anbindung an ihre Eltern zu verlieren, weil es diese Konzentration auf die Kinder selbst am Wochenende es nicht mehr möglich ist, als Familie irgendetwas zu unternehmen und die Kinder, dieses Gefühl der Bindung, der die intensiven Bindung an ihre Eltern verlieren. Gervais sagt dann, also Gervais sagt, in diesem Fall, wenn diese Erfahrungen gemacht werden, dann entsteht Isolation. Die Kinder fühlen sich isoliert, ausgegrenzt. Es findet so etwas wie eine soziale Desintegration statt. Ein Ausschluss vom sozialen und kulturellen Leben und ihre Entwicklungsmöglichkeiten werden dadurch begrenzt. Der dritte Erfahrungs... das ist jetzt nicht zu viel. Der dritte Erfahrungshorizont, den habe ich, ist der kognitive. Wenn die Menschen für ihr Leiden Erklärungsdefizite finden. Das heißt, wenn sie nicht verstehen, warum werde ich eigentlich krank, warum habe ich eigentlich eine Depression. Wenn sie keine Erklärung dafür finden, dass sie arbeitslos geworden sind. Wenn sie keine Erklärung dafür finden, dass ihr Partner sie verlässt, wenn sie keine Erklärung, wenn Jugendliche keine Erklärung dafür finden, dass sie keinen Arbeitsplatz finden, wenn sie Schuldgefühle entwickeln, weil sie das Gefühl haben, das kann nur an mir liegen. Und ihnen das ja auch häufig genug, so, das ist ja gesellschaftliche Ideologie, jeder ist seines Glückes Schmied und wer will, der kann, jeder hat die Möglichkeiten, das ist ja immer noch etwas, was gesellschaftlich durchaus so normale Auffassung ist, die Schuldzuschreibung für sich selbst, ich bin an meinem eigenen Elend schuld und schließlich die Stigmatisierung, die viele Menschen erfahren, die gerade die Menschen, die arm werden, die in eine Situation von Verelendung geraten. Ich will das mit der Stigmatisierung nur an einem Punkt mal etwas konkretisieren. Ihr wisst alle oder vielleicht auch nicht alle, wie das in den letzten Jahren mit den Hartz-IV-Empfängern gewesen ist, dass die regelrecht verfolgt worden sind. Also dieses, nicht nur die Bild-Zeitung, Politiker aller Parteien, die den Hartz-IV-Empfängern vorgeworfen haben, oder vielen Hartz-IV-Empfängern vorgeworfen haben, sich Leistungen zu erschleichen. Das Ergebnis war, dass auch in der Therapie, das konnte man wunderbar dann an dem ablesen, was man hörte, dieses Gefühl, was mache ich falsch? Ich bin offensichtlich, weil ich Hartz-IV-Empfänger bin, ein Verbrecher. Ich, irgendwas ist mit meinem ganzen Leben falsch. Ich habe Patienten gehabt, genau das erlebt haben, was man eigentlich sonst nur aus der Presse kennt, nämlich morgens um 5:30 schellte jemand vom Sozialamt, um zu überprüfen, ob da vielleicht der Freund übernachtet. Und der Freund hatte übernachtet und das Ergebnis war, aha, ihr Freund hat bei Ihnen übernachtet, das heißt, Sie haben eine Lebensgemeinschaft, das heißt, wir werden Ihnen die Leistung kürzen. Dass das, was das mit den Menschen macht, was das gefühlsmäßig macht, was das in Bezug auf das eigene Bewusstsein macht, das, denke ich mir, kann man sich mit ein bisschen Fantasie ganz gut ausmalen. Gervais sagt, wenn diese Situation entsteht, dann entsteht sozusagen ein Nichtbewusstsein oder ein falsches Bewusstsein von den Umständen oder von dem, was die Umstände mit mir machen. Das Bewusstsein ist nicht, die Verhältnisse machen mich krank, sondern ich bin ein Versager. Ich bin falsch, ich bin schuldig. Das Individuum wird auf, das ist im Übrigen das, was Marx mit Ideologie meint. Das ist der marxische Begriff der Ideologie, dieses falsche Bewusstsein von den Verhältnissen. Das Individuum wird auf sich selbst zurückgeworfen, Scheitern, Misserfolg, Unglück, Nichtverwirklichung von Wünschen. Das heißt, man wird verrückt. In gewisser Weise, man kann es, wenn man es mit einem Wort sagen kann, man wird verrückt, weil man keine Erklärung für sein eigenes Elend hat oder die einzige Erklärung ist, ich bin schuld, ich bin ein Versager. So. Jetzt auch nicht. Ja, gerne. Ganz viele Fragen. Also ich kann jetzt auch aufhören und wir können Fragen beantworten. Ich will nur noch mal hier... Ja, bitte. Ja, Marx spricht natürlich die Notwendigkeit von Bewusstsein, weil der Kapitalismus die notwendig Verrücktheit hervor, aber da gibt es noch nicht die Genieße und das Verkunst gemeint hat. Das heißt ja nicht, dass wenn Leute sozusagen Bewusstsein haben, die automatisch krank sind, sondern das ist ja eher der Normalzustand. Und da kann man sozusagen, okay, der Normalzustand ist krank, aber die Leute, die bei ihnen in die Praxis kommen, bleiben ja schon mehr als die Rest der Bevölkerung. Ja, aber das gilt ja zu fahren. Ja, aber ich würde auch bestreiten, dass das tatsächlich eine psychologische Aussage ist oder eine Frage also auf der Bewusstseinsebene. Ich glaube, die Rede von falschem Bewusstsein meint die Rede von Wahrheit für dich. Es gibt sozusagen ein richtiges Bewusstsein von in sich verkehrten falschen gesellschaftlichen Verhältnissen. Das ist ein, ja. Glaube ich, das ist keine Psychologie. Ja. Ja. Ja. Aber ich will, also ich will das nochmal, ich will das nochmal sagen, also das falsches, der Begriff des falschen Bewusstseins oder der Ideologie oder des Wahnfetischismus, wie der Kollege da gerade gesagt hat, das ist ja nur ein Teil des Ganzen. Ich denke, für die seelische Dynamik, für das, was mit den Menschen passiert ist, letztlich, dass sie hier so wie Basalia das dann entwickelt, dass sie auf sich selbst zurückgeworfen sind, weil sie eben nur dieses falsche Bewusstsein zur Verfügung haben und keine richtige Erklärung für das, was eigentlich mit ihnen passiert oder wie er das dann weiterentwickelt, dass sie die Welt und ihr eigenes Sein in der Welt nicht begreifen. Das alleine macht vielleicht nicht krank, aber es kann dazu beitragen, dass man krank wird. Und wenn man die Patienten, wenn man mit Patienten redet, dann ist dieses Nicht-Verstehen, die eigene Wirklichkeit nicht verstehen, das eigene Dasein nicht verstehen. Nicht verstehen, wieso musste mir das eigentlich alles passieren. Das ist ein ganz wichtiger Teil dessen, woran Menschen leiden. Ja. Für die Leute, die sie therapieren, hilfreich, wenn sie die Augen dafür öffnen, dass hier kein eigenes Verschulden vorliegt, sondern dass sie praktisch Teil einer gesellschaftlichen Entwicklung sind? Ja. Oder ist das eher hinderlich, dass sie den Teil, den sie leisten können, auch in Angriff nehmen? Ja. Das ist das ist das, was jetzt dann als nächstes sozusagen kommen würde, wenn wir noch weiter kommen mit dem, was ich erzählen will. Das ist ein ganz entscheidender Teil einer therapeutischen Arbeit, von der ich sage, sie ist kritisch-therapeutisch oder kritisch-psychologisch unterfüttert. Weil genau dieses Deutlichmachen nicht Sie haben sich irgendwie schuldhaft verhalten in Ihrem Leben oder Sie sind ein Versager. Das ist ein Thema, das man sehr häufig hat in der Therapie. Die Frage, ja, warum musste ich denn arbeitslos werden? Warum finde ich denn keine Arbeit? Also ich habe zum Schluss noch so ein paar Fallbeispiele, da werden wir wahrscheinlich nicht dazu kommen. Ein Patient, den ich relativ neu habe, der Abteilungsleiter war, gut verdient hat, 55 Jahre alt ist und die Baumarktkette, bei der er gearbeitet hat, ist pleite gegangen. Jetzt ist er arbeitslos und findet seit einem Jahr keine Arbeit. Und diese Frage, das ist eine so drängende Frage, wieso, was habe ich eigentlich gemacht, dass ich jetzt arbeitslos bin, keine Arbeit mehr finde, wieso finde ich keine Arbeit mehr? Und den Leuten verständlich zu machen, wie eigentlich diese gesellschaftliche Dynamik, diese ökonomische Dynamik funktioniert, die dazu führt, dass er arbeitslos geworden ist. Das ist wirklich hilfreich. Also der hat jetzt angefangen, wir haben ganz viel darüber geredet, der hat jetzt angefangen so zu gucken, kann ich denn vielleicht aus meinem Leben noch was anderes machen? Muss ich eigentlich unbedingt diese Arbeit weitermachen? Da gibt es noch andere Facetten in meinem Leben, andere Interessen, irgendwelche anderen Anteile an meiner Persönlichkeit, die ich vielleicht nutzen oder verwirklichen kann. Diese Aufklärung darüber, dass es nicht die eigene Schuld ist, nicht das eigene Versagen, dass man eingebettet ist in eine soziale Dynamik, in eine ökonomische Dynamik, in eine politische Dynamik und was die mit jedem einzelnen Menschen macht, auch mit diesem Patienten. Das ist einer der entscheidenden Teile eigentlich einer solchen therapeutischen Arbeit. Psychotherapie ist auch ein Problem. Das finde ich anders. Ja, kannst du es nochmal wiederholen? Du bist der Deutlichmacher, ja, und du bist der Aufklärer. Ja. Du bist also der Besserwisser. Und das finde ich, also vorsichtiger formuliert, verbunden mit der Gefahr, das überheben zu sein. Also, ich gehe mal ein Stückchen mit. Ein Stückchen vor. Das mit der Aufklärung ist das eine. Ich habe das mal hier so ein bisschen differenzierter dargestellt. Was heißt das eigentlich? Was heißt das eigentlich im therapeutischen Prozess oder in der Arbeit mit Patienten? Was heißt es überhaupt? Weil es unterscheidet sich ja nicht so sehr von dem, was sonst Aufklärung ist. Aber das ist das eine. Und das andere ist, und das kommt dann. Das zweite ist, und das ist so ein zweiter Aspekt, der für eine kritische, also für eine kritisch-psychologische Arbeit wichtig ist, dieses Verständnis, dass eine therapeutische Beziehung eine Subjekt-Subjekt-Beziehung ist. Nicht nur eine therapeutische Beziehung, sondern ich denke, jede professionelle Beziehung kann oder sollte eine Subjekt-Subjekt-Beziehung sein. Was bedeutet das? Ich natürlich, ich kann den aufklären, weil ich weiß, wie wir zusammen sind. Also ich weiß vielleicht nicht alle zusammen, aber das, was ich weiß über die Gesellschaft, über den Kapitalismus, ich sage es mal ganz allgemein, darüber, was der Kapitalismus mit dem Menschen macht, wie sich gesellschaftliche Entwicklung auf die Menschen, wie sie sich seelisch, wie sie sich über seelische Gemeinden unterscheiden. Das kann nicht alles, was dann verdrängt werden muss und was das Verdrängte dann den Menschen anrichtet. Das kann ich Ihnen erklären, weil ich, also ich kann Ihnen das erklären, was ich weiß. Aufklären. Das ist die Aufklärung. Aber ich habe jemanden mir gegenüber sitzen, der genauso Experte ist wie ich, nämlich für sein eigenes Leben. Ich glaube, das ist etwas ganz Entscheidendes, Patienten ernst zu nehmen als Experten für ihr eigenes Leben, Expertinnen in der männlichen Form. Ich kann das nicht sagen. Also, ernst zu nehmen und sich klar zu machen, dass ich im Grunde gar keinen therapeutischen Ansatz therapeutisch damit bewirken kann, wenn ich diese Tatsache, dass jeder irgendwie gelebt hat, dass ich über sich Bescheid wissen und ich über sie über den Anwalt wissen. Das ist ein bisschen, was ich mir erzählen. Aber dass ich versuchen muss, ihn Patienten deutlich zu machen, dass sie diejenigen sind, die erstens über ihr Leben Bescheid wissen und ich, wenn sie mir über ihr Leben nichts erzählen, über ihr Leiden nichts erzählen, über das, was sie darüber wissen, woher das Leiden kommt, zu ihren Eltern nichts erzählen. Oder eine Patientin, die ich da auch als Fall ein Beispiel drin habe, die sie mir über ihre Missbrauchserfahrungen nichts erzählen kann, dann kann ich natürlich nicht viel bewirken. Ich kann auch therapeutisch machen, Also einmal sind sie Subjekt für mich, auf der Ebene Subjekt-Beziehung, weil sie die Experten für irgendwas. Zweitens sind sie, und das sage ich Ihnen immer ganz deutlich, ich kann Unterstützer sein, ich kann Aufklärer sein, ich kann versuchen, sie aufzufangen, ich sage das ruhig mal, das sind so therapeutische Begriffe, aber das passiert natürlich, dass man in einer Krise ist, dann fängt man irgendwie auf, um den Leuten zu machen, dass es doch sinnvoll ist, weiterzuleben, und so weiter. Das kann man im Einzelfall dann sagen, aber ich mache Ihnen deutlich, dass nur Sie selbst etwas an Ihrem Leben verändern. Nicht ich für Sie. Ich bin nicht der Stellvertreter, der jetzt für Sie handelt. Ich bin nicht derjenige, der in ihr Leben eingreift, sondern ich stelle ihm mein Wissen zur Verfügung. Ich stelle, und das ist Aufgabe, ich behalte mein Wissen nicht für mich, sondern ich versuche, ihm das Wissen, von dem ich meine, das können Sie gebrauchen, damit können Sie für Ihr Leben, für die Veränderung des Lebens, was auch immer, das stelle ich mir zur Verfügung. Schon ein bisschen bin ich auch Lehrer, Vermittler oder sowas, aber das muss deutlich sein, die Veränderung des Lebens. Das ist bei depressiven Patienten ist das ganz, ganz schwierig. Oft, weil wir das Problem haben, dass sie unter Antriebslosigkeit sind. Sie können nicht. Sie sitzen und sagen, ich würde zu gerne, aber ich kann nicht. Und ihnen häufig machen, also jetzt versuche ich nochmal verständlich zu machen, warum es nicht, dass sie im Sessel sitzen und nicht können. Und was läuft dabei drin? Aber vielleicht könnten Sie versuchen, nur so geht es. Ich komme nicht zu Ihnen nach Hause und nehme Sie einen Kampf und sage, so, jetzt gehen wir mal weiter zurück. Das müssen Sie machen. Also warum können Sie das nicht? Doch, machen Sie es. Ich mache das bei Angstpatienten. Bei Depressiven, bei Angstpatienten. Mit denen gehe ich auch raus, die haben die Tür. Das ist schon. Aber bei Depressiven, die müssen lernen, die müssen wirklich lernen, allein im Leben zu bleiben. Und wenn es nur der Weg ist, sagen wir mal, um die Ecke zum nächsten Jahr. Und also dieses, sie ernst nehmen als handelnde Subjekte und als verschiedene Subjekte. Das ist das, was ich hier meine mit der Subjekt-Subjekt-Beziehung. Und dann ist die Aufklärung nicht etwas, ich bin von Experten, sondern ich stelle das zur Verfügung, was ich zur Verfügung stellen kann für diesen therapeutischen Prozess. Und der Klient stellt das zur Verfügung, was er zur Verfügung stellt. Ich weiß, das ist, also natürlich bleibt da irgendwo immer so eine gewisse Asymmetrie. Also das ist idealtypisch, so ist es wunderbar, wenn es so läuft und manchmal läuft es auch. So, aber häufig ist es doch nicht so. Angstpatienten zum Beispiel, wir haben jahrelang nicht mehr vor die Tür gegangen, dass man Angst hat, die Türschwelle zu überschreiten, dann ist es, wenn man muss sich da hingehen, man muss ein Kind an die Hand nehmen und alles andere, das war nicht zu sehen. Und ich schütze dich, wenn du vor der Stelle jetzt und du merkst, du kannst nicht mehr, und dann werden wir zurückgehen, also wenn es nochmal und so. Da wird das dann, ja, ein bisschen asymmetrisch. So, aber manchmal geht es auch nicht anders. Ja. Wir sind aber noch Zeit, also ganz schön, weil ja, was mich interessiert, wie geht es Ihnen sich zu den Bieten angekommen? Ja? Das ist ja ein Beispiel, das Sie genannt haben. Ja? Also, dass Sie quasi, eigentlich geht es hier um die Verschiebung von Attributionen. Also, ich weiß nicht, ob ich internalisiere oder externalisiere. Ja? Aber wenn ich jetzt externalisiere, ja, zeigt mir das dann die klassische Handlungsfähigkeit wieder auf. In unserer Gesellschaft. Eben. Also stößt sich das nicht irgendwie? Ja, das stößt sich, aber die. Also, es ist ja doch der Sinn und der Zweck, wenn du so willst, einer therapeutischen Intervention oder einer therapeutischen Arbeit überhaupt einer sozialen oder einer Arbeit mit Menschen, die Handlungsfähigkeit zu erreichen. Also, guckst immer genau, wo sind die Anstrengungen? Wenn du dich extra misst, das ist ja auch das Systemische, wenn du diese Anweisung hast, über das System. Mindert eigentlich das System und dann ist es eine dialektische Beziehung zwischen auch die kritische Psychologie ist eine marxistische Psychologie, eine marxistische Psychologie. Die von dialektischer Beziehung. Das ist eine dialektische Beziehung zwischen dem System und zwischen dem. Jeder Schritt, den das Gehirn und jede Veränderung, die das Gehirn erreicht, verändert auch das System. Das ist ja der systemtheoretische Gedanke und deshalb ist auch wichtig. Und das ist wichtig, dass ich versuche. Das ist das, was ich vorhin versucht habe mit dem Objekt sein und Subjekt sein. Ich bin ja im System nie nur Objekt, im System immer auch Subjekt. Also versuche ich, diese Subjekt Teil zu erhöhen, versucht mehr Subjekt zu sein als ich bisher. Menschen, die richtig krank sind, haben auch überhaupt nicht dieses Gefühl, dass sie Subjekt sind. Aber wenn sie anfangen, wieder dieses Gefühl zu entwickeln und zu erleben, dass ihr Subjekt sein, ihr Handeln, ihr erweitertes Handeln auch etwas wirkt, auch dazu führt, dass sich etwas verändert in der Familie oder am Arbeitsplatz. Ja, was weiß ich, wenn es nur ist, dass sie zum Bäcker geht und der Bäcker sie plötzlich anlächelt, weil sie anderes Auftreten haben, also vorher immer das Gemüse. Also es verändert sich einfach. Und ich finde, dass es diese Dialektik zwischen dem System und den Einzelnen, ich frage mich, inwiefern es psychotherapeutisch möglich ist, über die Aufklärung dahin zu kommen, dass jemand nicht mehr angefangen hat. Weil ich könnte mir vorstellen, in diesem Rahmen einer psychotherapeutischen Aufklärung kann es ja auch bedeuten, dass ich über das Erkennen, dass in kapitalistischen Verhältnissen nicht nur ich meine Arbeit verloren habe, sondern morgen irgendwie meine Partnerin und irgendwann mein bester Freund. Das kann ja auch eher dazu führen, sozusagen, dass ich dann umso schlechter weiterkomme, solange es psychotherapeutisch also was ja in der Psychotherapie möglich ist, oder ich weiß nicht, was möglich ist, ist zu Kooperation auffordern oder, also Sie werden ja wahrscheinlich den Klienten nicht sagen, engagieren Sie sich gewerkschaftlich oder Ich meine, das kommt alles später noch. Das ist etwas später noch. Natürlich, ja, das dazu ist. Wir haben ganz viel an, ja, ich sag mal, praktischen Eingriffen. Das gehört dazu. Eine Patientin, die völlig unpolitisch ist und die schwere Angststörungen das also auch darauf hinweisen, man kann sich auch engagieren oder wenn man etwas verändern kann, eine Bedingung kann, man kann auch sozusagen als Citoyen, französisch, wie man politisch auch seine Rolle als Mensch zukehren, ganz einfach Tipps geben, Hinweise geben und die Bewegung engagieren, dass ich fast oder nicht. Keine Ahnung, ich hatte so einen Spruch, ich habe kritische Möglichkeiten, dass ich mich da ist, aber das Team nicht anschauen. Wer unter diesen Verhältnissen den Kopf verliert, verrückt, wer hat seinen Kopf zu verlieren und sowas mal. Also das ist eben, dass die Team als genügend Geld, die sozusagen übernommen, überall gepasst, da gar nicht auftauchen und die anderen sozusagen aus irgendwelchen Gründen zum Objekt zu machen und sich selber machen. Und mit diesem Erkennen eigentlich vielleicht noch mehr verzweifeln könnten, da frage ich mich halt wieder, also da eine Tendenz zu machen. Jetzt habe ich, das zumindest noch nicht gefunden, dass man das erweitert, sondern also, es erweitert die Möglichkeit, es erweitert die Verständnis und man lehrt ja auch nicht nur, es gibt ja viele andere Möglichkeiten, was ergänzend dazu sagen, es ist tatsächlich so, dass zu einer therapeutischen Arbeit, in der man eben nicht nur therapeutische Methoden anwendet, sondern in der man also dieses Thema Aufklärung, dieses Thema Subjekt-Subjekt-Beziehung ernst nimmt und ernst nimmt, dass die Menschen und die Gesellschaft wirklich geschädigt sind, dass man da ganz viele Sachen macht, die man normalerweise therapeutisch nicht macht. Ich schreibe Briefe an das Jugendamt, auch im Fall, den ich noch entwickelt habe, eigentlich 23-jährige Mutter mit 4 Kindern, die das erste Kind mit 16 Jahren gekriegt hat, alleinerziehend ist und die völlig verzweifelt ist. Keine Unterstützung von Briefen. Ich schreibe Briefe an das Jugendamt, ich schreibe Briefe an das Arbeitsamt und ich habe an den Oberbürgermeister gesprochen, um auf die Situation dieser Patienten hinzuweisen. Andere Patienten, die kommen und sagen, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende 56 Jahre alt, die Rente ist noch 10 Jahre alt weg, aber sie können nicht. Dann beantragen sie eventuell die Rente, dann müssen sie zum medizinischen Dienst, der Rentenversicherung und das medizinische Dienst der Rentenversicherung sagen, nein, sie sind doch arbeitsfähig, sie können doch keine Rente tun. Dann mache ich ausführliche Gutachten, wenn ich darüber rede, warum der nicht mehr arbeiten kann. Weil ich, wenn ich den erlebe, sage, der kann nicht mehr arbeiten. Der ist am Ende angelangt. Ich sage mal, wenn jemand 40 Jahre lang ist, wie das gearbeitet hat, dann finde ich weit. Also ich finde das weit. Ich habe diese Idee, Rente mit 67 nie verstanden. Wobei die Menschen sind viel früher kaputt. Es gibt natürlich auch die anderen, der Vertrag saß, wenn man sich mit seinem Unruhzustand erzählt hat, Unruhestand, Rente und jetzt. Aber noch ganz viele Sachen macht, weil er nicht so viel hat. Der hat auch einen Job, der sieht aus. Viele Menschen aus und man setzt sich, wirklich, man kommt gar nicht umhin, sich für sie einzusetzen, bei Behörden, bei medizinischen Diensten, bei Rentenversicherungen und so weiter, um zu erreichen, dass sie das, was für sie nötig ist, nicht was sie wollen, kommen auch Leute, bei denen man gelernt hat. Die wollen, die haben keine Lust. Aber das ist nicht. Grafikrechner kennen. Und man sitzt Stunden mit solchen Berichten und mit solchen Protesten und so. Und ich glaube, das ist natürlich keine Grafikrechner. Also, aber das ist einfach ein Stück dieser technokratischen Realität. Mit einem solchen Verständnis ist man schon mal. Machen wir noch eine Frage? Ich würde Sie noch bitten, tatsächlich zu den Grenzen der therapeutischen Arbeit zu sprechen. Ich bin bisher schon sehr so über Ermöglichungen, über Öffnung von Handlungsräumen gesprochen. Das sind so die Grenzen. Und was inwiefern unterscheidet sich so die emanzipatorische therapeutische Arbeit von der herkömmlichen, traditionellen therapeutischen Arbeit? Gibt es da grundlegende Differenzen? Also wenn jetzt in einer nicht kritisch-psychologischen, therapeutischen Praxis würde das groß anders aussehen, diese Klienten-Therapeuten-Beziehung, wie ist das vorzustellen? Also ich finde... Ja, bitte. Ich habe ja von Verbindungsverbrechungen gesprochen, zu Beginn und auch darüber, dass ich dann verfolgt werden würde, und auch ein bisschen, warum sie dann verfolgt werden wollen. Und dann hatten sie gerade das mit Ehrenamt erläutert. Und da frage ich mich, ob das nicht mit dem Verbindungsverbrechen ist, aber auch wenn ich nicht bezeichnen kann, weil es ist ja was anderes, wenn die Leute sozusagen darauf hinweisen, dass sie sich zusammenschließen können in der Gewerkschaft, um sich das Treffen zu vertreten, oder ob man irgendwie frustrierte Rentner, die kein Lebenssinn mehr haben, ins Ehrenamt vermittelt, damit sie gesellschaftlich notwendige Arbeit machen und eigentlich Stellen gekürzt werden. Das ist ja das Gute. Ja? Also der Verbindung des Ehrenamts würde ja jeder Therapeut so machen. Also ein Vorsicht, ist nicht einfach von außen sozusagen das Bewertungsmuster eines Anlegungsbesten, in 5 und 6 und 20, sondern es ist ein Subjekt gewesen. Subjekt gewesen, der über die individuelle Situation genauso in sozialen Zusammenhang. Wenn die Frau, also in einer solchen Situation, in anderen ähnlichen Situation stehen, für sie und für andere nützlich bearbeitbar ist es von nächster Zeit eine Erweiterung der subjektiven Handlungsfähigkeit. Das mag es auch allgemein politisch hat, um ja auch gleichzeitig kritisch zu sein. Aber da muss man schon die Koalition zwischen den gesellschaftlichen Veränderungen hat, sondern sozusagen an Vorleistungen nicht, damit Leute überhaupt in der Lage sind, in der Situation kündig sein zu können. Das ist sozusagen ein erster Schritt. Frage, also ich finde, ich habe jetzt schon eine ganze Menge dazu gesagt, was eigentlich eine kritisch-psychologische Arbeit unterscheidet von einer normalen, ich sag mal, normalen psychotherapeutischen Arbeit. Und ich kann das, was ich hier jetzt versucht habe zu erläutern, dadurch unterstreichen, dass ich sage, ich kriege ja mit, was die Kolleginnen und Kollegen machen, wie die arbeiten. Und ich kriege bei manchen Patienten, der dann bei mir landet und der vorher woanders war, mit, wie Kollegen arbeiten. Da gibt es keine Aufklärung. Da gibt es auch kein Verstehen als Subjekt der therapeutischen Beziehung, als Subjektbeziehung. Da gibt es auch nicht diese Einsatz, dieses klare Selbstverständnis, wenn jemand Unterstützung braucht, egal ob gegenüber Behörden oder gegenüber Kliniken oder gegenüber Krankenkassen oder was immer, dann kriegt er von mir diese Unterstützung, auch wenn sie nicht bezahlt wird, aber wenn ich die Notwendigkeit sehe, um dafür zu sorgen, dass dieser Mensch seine Handlungsfähigkeit erweitern kann, dass er Lebenschancen hat, dann tue ich das. Das sind wichtige Unterschiede und vielleicht noch ein anderer wichtiger Unterschied. Das wäre jetzt die nächste Folie, aber ich lasse das mal ganz so sagen. Ich verstehe mich, und ich denke, jeder, der mit einem kritisch-psychologischen Verständnis arbeitet, versteht sich so immer, und das hat was mit dieser Subjekt-Subjekt-Beziehung zu tun, immer auch als Lernen. Das heißt, nicht nur die Patienten nehmen etwas mit aus der Therapie, sondern jeder Patient, mit dem ich zu tun habe, ist jemand, über den ich mehr über gesellschaftliche Wirklichkeit erfahre. Gesellschaftliche Wirklichkeit, die auch meine Fantasie sich nicht vorstellen kann. Es begegnet eine Biografie, da fragt man sich, wie könnten Menschen so viele Erfahrungen gemacht haben, die jede für sich schon ausreichen, zu sagen, das schmeiße ich weg. Wie können Menschen was aus Jahrzehnte lernen, so viel über gesellschaftliche Realität, was die Gesellschaft mit den Menschen dazu macht. Und ich denke, diese Bereitschaft auch dazu zu lernen und die Patienten als Menschen zu sehen, mit denen man interagiert und in dieser Interaktion profitieren kann. Auch das ist etwas, wo ich sage, das ist sicherlich etwas, was nicht normal psychotherapeutisch ist. Was die Grenzen der psychotherapeutischen Arbeit, der kritisch-psychotherapeutischen Arbeit angeht, ich kann in der Psychotherapie die Gesellschaft nicht verändern. Ich habe ganz am Anfang gesagt, was ich heute gut finde an der psychotherapeutischen Arbeit oder warum ich sie so gut finde, ist die Tatsache, dass ich den Eindruck habe, das ist eine Schnittstelle zwischen Individuum und Gesellschaft, an der man auch, wenn es nur zu ist, auf einzelne Menschen etwas verändern kann, etwas bewegen kann. Das sind die Möglichkeiten, als Psychotherapeut haben. Ich werde durch diese Arbeit gesellschaftlich verändern. Ich werde nicht mal den Gesundheitssektor verändern. Den könnte ich nur verändern oder könnte ich versuchen verändern, dass, wenn das möglich wäre, heute wieder, das wollte ich mir sehr wünschen, was es vor 20, 25 Jahren mal gegeben hat, nämlich die Gesundheitsleben, die Kooperativen zwischen verschiedenen Gesundheitsarbeitern, Ärzte, Sozialarbeiter, Psychotherapeuten und so weiter, die Angebote gemacht haben, öffentliche Angebote gemacht haben, in denen sie gemeinsam Wissen zur Verfügung gestellt haben, gemeinsam praktische Angebote gemacht haben. Ich habe damals im Zentrum ganz viel Männerarbeit gemacht, ganz viele Männergruppen zum Beispiel, was ich ganz wichtig fand. Würde ich mir wünschen, dann könnte man das verändern. Aber über diese Arbeit verändert man natürlich nicht die Gesellschaft. Und da sind die Grenzen. Eigentlich weiß man, man müsste die Gesellschaft verändern, man müsste die Verhältnisse verändern, aber das gelingt. Ich habe hier einen wunderschönen Heft, ich bin ganz begeistert, und eben der große Psycho. Das ist ein schönes Zitat, das ich in dem Zusammenhang vorlese, von Klaus Holzkamp. Emanzipatorisch relevant wäre psychologische Forschung erst, sofern sie, jetzt Klaus Holzkamp, zur Selbstaufklärung des Menschen über seine gesellschaftlichen und sozialen Abhängigkeiten beiträgt und so die Voraussetzungen dafür schaffen hilft, dass der Mensch durch Lösung von diesen Abhängigkeiten seine Lage verbessern kann. Das, was Klaus Holzkopf hier zur Forschung sagt, würde ich auch zur Psychotherapie sagen. Das wäre eigentlich so ein, das ist das, was wir versuchen, eine kritisch-psychologische Therapie, aber die Möglichkeiten sind begrenzt. Ich denke, das, lassen Sie mich noch einen Halbsatz dazu sagen, das, was eigentlich immer, also was das Leben derjenigen, die kritische Psychologie mal entwickelt haben, das betrifft ja auch Morus und andere, Peter Mattes, viele sind ja nicht nur Psychologen gewesen, kritische Psychologen gewesen, sondern sind auch politisch aktiv gewesen. Auf irgendwelchen Gruppen, politischen Parteien, die heute noch, aber nicht zu meiner großen Erbauung, wirklich in der Linken, aber da sehe ich auch nicht, wie die große Gesellschaftsveränderung kommen. Aber die Notwendigkeit, eben auch gesellschaftlich noch etwas zu verändern, auf der politischen Ebene, der kommt man vorbei. Da sind die Grenzen für diese Arbeit. Okay. Ja, das ganz kurz, ich will den Punkt scheißen, aber damit man sozusagen in der Entwicklung nicht wesentlich über Freud hinausgekommen, der auch genau schon dieses Dilemma zwischen therapeutischer Praxis und seinem theoretisch zivilisationskritischen Eigentlichen festgehalten hat. Das kann man mit super instruktiven Buch von Russell Jacoby nachlesen, die Social Amnesia, The Critique of Contemporary Psychology, wo genau dieses Spannungsverhältnis zwischen absoluten begrenzten Einflussmöglichkeiten der Therapie und halt sozusagen den weitergehenden theoretischen Einsichten besteht, die eigentlich auf die Veränderung der gesellschaftlichen Umstände abzielen. Aber genau, also da muss ich jetzt doch widersprechen, weil gerade wenn Sie Jacoby erwähnen, dann bin ich der Meinung, das, was ich versucht habe, hier zu erläutern, das, was ich mache, was viele andere auch machen, die so kritisch-psychologisch arbeiten, das ist genau nicht das, was Jacoby Clarkson von Sozial analysiert. Und das ist genau der Versuch, das, was nach ursprünglich hinter der Studentenbewegung, hinter diesen sozialen Bewegungen stand, nämlich Theorie und Praxis weiterhin zu verbinden, nicht in Personen zu landen und zu sagen, da will ich mich fest. Das ist das, was ich kritisiert, mit diesem Begriff der sozialen Analyse. Ich denke, das ist ja genau der Versuch, sie aufzubinden. Und was Freud angeht, auch noch ein Satz dazu. Ja, das stimmt. Genau, das ist aber auch stimmt. Das ist das Elend auf der sozialen Arbeit. Wir sind auch nicht über Basalien heute hinausgekommen, diese Arbeit von Basalien und Jervis und so weiter, die stammen aus den 60er Jahren. Und wenn Sie so heute immer noch zitieren und sagen, da steckt die Wahrheit drin, an die auch wir uns orientieren oder uns die Köpfe einwenden, dann ist das so. Das ist gesellschaftliche Realität, gegen die wir aber immer noch versuchen anzugehen. Aber von Freud mal abgesehen, würde ich sagen, ich würde eher mich auf Wilhelm Reich setzen. Ich würde sagen, das, was Wilhelm Reich gemacht hat, nämlich die Psychoanalyse praktisch, was mit seinem Sexualberater entscheidet. Das ist das, was wir heute in unserer kritisch-psychologischen Praxis auch versuchen. Nämlich unser Wissen zu nutzen, um die Menschen dabei zu unterstützen, sich zu verändern, ihnen helfen. Ich greife ruhig nochmal auf diesen Begriff zurück, ihre Handlungsfähigkeit zu erweitern. Ja, vielleicht manchmal noch ein bisschen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich möchte schon mal.